Als nun die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohne Salomo, wenn ich nun den Weg gehe, den alle Welt gehen muss, so sei getrost und erweise dich als einen Mann. Und beobachte, was Jahwe, dein Gott, fordert, dass du wandelst auf seinen Wegen und haltest seine Satzungen, Gebote, Rechte und Zeugnisse, gemäß dem, was geschrieben steht im Gesetze Moses, auf dass du gelingen habest in allem, was du tust, und überall, wohin du dich wendest, auf dass Jahwe sein Wort wahr mache, dass er über mich geredet hat, welches lautet, werden deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, so dass sie treulich vor mir wandeln, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so soll es dir nimmer an einem Nachkommen fehlen auf dem Thron Israels. Weiter aber weißt du selbst, was mir Job, der Sohn der Zeruja, angetan, wie er an den beiden Obersten über die Heere Israels, Abner, dem Sohne Ners, und Amasa, dem Sohne Jethas, gehandelt hat, indem er sie ermordete und so mitten im Frieden eine blutige Kriegszeit beging, indem er Blut, wie man im Kriege vergießt, an den Gürtel brachte, der um seine Lenden war, und an die Schuhe, die er an den Füßen trug. So handle nun nach deiner Weisheit und lass seine grauen Haare nicht unversehrt hinunter in die Unterwelt kommen. Aber den Söhnen des Gileadeiters Barzillai sollst du Huld erweisen, dass sie mit an deinem Tische essen, denn ebenso sind sie mir entgegengekommen, als ich vor deinem Bruder Absalom floh. Ferner hast du da bei dir Simei, den Sohn Geras, den Benjaminiter von Bahurim, der hat mir in schlimmster Weise geflucht damals, als ich nach Mahanaim ging. Als er mir aber doch an den Jordan hinunter entgegenkam, schwur ich ihm bei Jahwe, ich werde dich nicht hinrichten lassen. Du aber lass ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst wissen, was du ihm tun musst, dass du seine grauen Haare mit Blut hinunter in die Unterwelt kommen lassest. Und David legte sich zu seinen Vätern und ward begraben in der Stadt Davids. Die Zeit aber, die David über Israel geherrscht hat, betrug 40 Jahre, zu Hebron regierte er 7 Jahre, zu Jerusalem aber 33 Jahre. Und Salomo saß auf den Thron seines Vaters David und seine Macht befestigte sich mehr und mehr. Da begab sich Adonia, der Sohn der Haggit, hinein zu Bathsheba, der Mutter Salomos. Als sie nun fragte, bedeutet dein Kommen etwas Gutes? Antwortete er, ja. Sodann begann er, ich habe mit dir zu reden. Sie sprach, sage an. Darauf sprach er, du weißt selbst, dass das Königtum mein war und dass ganz Israel erwartete, ich würde König werden, wie es aber dann anders kam und das Königtum meinem Bruder zufiel, denn Jahwe hatte es ihm nun einmal bestimmt. Und nun habe ich nur eine einzige Bitte an dich, weise mich nicht ab. Sie sprach zu ihm, rede. Da sprach er, bitte doch den König Salomo, denn dich wird er gewiss nicht abweisen, dass er mir Abisag von Sunem zum Weibe gebe. Da sprach Bathsheba, wohl, ich selbst will deinethalben mit dem Könige reden. Als nun Bathsheba zum Könige Salomo hineinkam, um über Adonia mit ihm zu reden, erhob sich der König, ging ihr entgegen, verneigte sich vor ihr und setzte sich sodann auf seinen Thron. Hierauf wurde für die Mutter des Königs ein Sessel hingestellt, und sie ließ sich nieder zu seiner Rechten. Sodann sprach sie, ich habe eine kleine Bitte an dich, weise mich nicht ab. Der König sprach zu ihr, bitte nur, liebe Mutter, denn ich werde dich nicht abweisen. Da sprach sie, möchte doch Abisag von Sunem deinem Bruder Adonia zum Weibe gegeben werden. Da antwortete der König Salomo und sprach zu seiner Mutter, ei, warum bittest du den bloß um Abisag von Sunem für Adonia? Bitte doch lieber gleich um das Königtum für ihn, er ist ja mein älterer Bruder. Für ihn und den Priester Abjatar und für Job, den Sohn der Zeruja. Und der König Salomo schwur bei Jahwe also, Gott soll mir dies und das tun, dass Adonia dieses Verlangen geäußert hat, soll ihm das Leben kosten. So wahr Jahwe lebt, der mich befestigt und auf den Thron meines Vaters David gesetzt und der mir gemäß seiner Verheißung ein Haus gegründet hat, noch heute soll Adonia getötet werden. Hierauf beauftragte der König Salomo Benaja, den Sohn Jojadas, der stieß ihn nieder, dass er starb. Dem Priester Abhatar aber befahl der König, begib dich nach Anato auf dein Landgut, denn du hast den Tod verwirkt. Aber heute will ich dich nicht töten, weil du die Lade des Herrn Jahwe vor meinem Vater David getragen und alles, was mein Vater erlitten, mit erduldet hast. So verstieß Salomo den Abjatar, dass er nicht länger ein Priester Jahwes war, damit das Wort Jahwes erfüllt würde, das er zu Silo in Betreff des Hauses Elis geredet hatte. Als aber das Gerücht bis zu Job gedrungen war, denn Job hatte sich an Adonia angeschlossen, während er sich an Absalom nicht angeschlossen hatte, da floh Job zum Zelte Jahwes und erfasste die Hörner des Altars. Als nun dem Könige Salomo gemeldet wurde, Job ist zum Zelte Jahwes geflohen, da steht er neben dem Altar. Da sandte Salomo Benaja, den Sohn Jojadas, hin mit dem Befehl, geh, stoße ihn nieder. Als nun Benaja zum Zelte Jahwes kam und zu ihm sprach, also lautet des Königs Befehl, komm heraus. Da erwiderte er, nein, ich will hier sterben. Und Benaja brachte dem Könige Bescheid und sprach, so hat Job geredet und so hat er mir geantwortet. Der König sprach zu ihm, tue, wie er geredet hat, stoße ihn nieder und begrabe ihn, damit du das Blut, das Job ohne Ursache vergossen hat, von mir und meiner Familie wegschaffest, und Jahwe sein Blut zurückfallen lasse auf sein Haupt, weil er zwei Männer niedergestoßen hat, die frömmer und besser waren als er, und hat sie ermordet, ohne dass mein Vater David darum wusste, nämlich Abner, den Sohn Ners, den Feldhauptmann Israels, und Amasa, den Sohn Jethas, den Feldhauptmann Judas. So soll denn ihr Blut für immer zurückfallen auf das Haupt Joabs und seiner Nachkommen, David aber und seinen Nachkommen, seinem Hause und seinem Throne müsse immer der Heil von Jahwe widerfahren. Da ging Benaja, der Sohn Jojadas, hinauf, stieß ihn nieder und tötete ihn. Er ward aber in seinem Hause in der Steppe begraben. Und der König setzte Benaja, den Sohn Jojadas, an seiner Stadt über das Heer, und den Priester Zadok setzte der König an die Stelle Abjatas. Hierauf sandte der König hin, ließ Simei rufen und befahl ihm, baue dir ein Haus zu Jerusalem und bleibe da selbst wohnen, ohne dich von dannen irgendwohin zu begeben. Solltest du jedoch aus der Stadt gehen und den Bach Kidron überschreiten, alsdann, das merke dir, musst du sterben. Dein Blut fällt dann auf dein Haupt. Simei erwiderte dem Könige, gut so. Wie mein Herr und König geboten hat, so wird dein Sklave tun. So wohnte denn Simei zu Jerusalem lange Zeit. Nach Verlauf von 3 Jahren aber entliefen Simei 2 Sklaven zu Achis, dem Sohne Machas, dem Könige von Gat. Als man nun Simei hinterbrachte, deine Sklaven sind in Gat. Da sattelte Simei seinen Esel und machte sich auf den Weg nach Gat zu Achis, um seine Sklaven zu suchen. So zog denn Simei hin und holte seine Sklaven von Gat. Als aber Salomo gemeldet wurde, dass sich Simei von Jerusalem nach Gat begeben habe und wiedergekommen sei, da sandte der König hin, ließ Simei rufen und sprach zu ihm, habe ich dich nicht bei Jahwe beschworen und dir beteuert, sobald du von dannen gehst und dich irgendwohin begibst, musst du, das merke dir, sofort sterben? Und du antwortetest mir, gut so, ich habe es gehört. Warum hast du dich denn nicht bekümmert um den bei Jahwe geschworenen Eid und um das Gebot, das ich dir eingeschärft habe? Sodann sprach der König zu Simei, du kennst selbst all das Böse, dessen dein Herz sich bewusst ist, das du meinem Vater David angetan hast. So möge denn Jahwe deine Bosheit zurückfallen lassen auf dein Haupt, der König Salomo dagegen möge gesegnet sein, und der Thron Davids immer da vor Jahwe feststehen. Und der König beauftragte Benaja, den Sohn Jojadas, der ging hinaus und stieß ihn nieder, dass er starb.